Lebensgeschichte und gesammelte Erfahrungen David Copperfields des Jüngeren von Charles Dickens. Nach der ersten deutschen Übersetzung von Karl Kolb für den Funk bearbeitet von Walter Andreas Schwarz. Regie führt Claire Schimmel. Lass die Gedanken in Erinnerungen weilen und Zwiesprache halten mit Begegnungen und Begebenheiten, die das Leben zeichneten. Die Rollen sind vergeben, die Schauplätze bestimmt. Mich aber lasst beiseite treten, damit ich die Phantome jener Tage, begleitet von meinem eigenen Schatten, im schemenhaften Zuge an mir vorüberziehen sehe. Dankbar für jede Stunde. An künftiges Glück mag man nicht ohne Bangen denken. Vergangenes Unglück ist gelebt und frei von Bitterkeit. Ob ich indes zum Helden und zur Hauptperson meines eigenen Lebens werde, oder ob irgendeinem anderen diese Rolle zufallen soll, das muss ich erst noch zeigen. Um aber mit dem Beginn meines Lebens zu beginnen, berichte ich, dass ich, wie man mir gesagt hat und wie ich es glaube, an einem Freitag um 12 Uhr nachts geboren worden bin. Es wurde festgestellt, dass gleichzeitig die Uhr zu schlagen und ich zu schreien anfing. In Anbetracht des Tages und der Stunde meiner Geburt behaupteten die Hebamme und einige kluge Nachbarinnen, die schon mehrere Monate, bevor es mir möglich war, ihre persönliche Bekanntschaft zu machen, lebhaftes Interesse an mir genommen hatten, dass ich erstens dazu bestimmt sei, unglücklich im Leben zu werden. Und zweitens, dass ich geradezu prädestiniert sei, Geister und Gespenster zu sehen. Denn ihrem Glauben nach waren diese beiden Gaben das Verhängnis jedes Kindes, ob Knabe oder Mädchen, das an einem Freitag um Mitternacht geboren wurde. Über den ersten Punkt brauche ich hier nichts zu sagen, weil meine Geschichte am besten zeigen wird, ob sich diese Weissagung bewahrheitet hat oder sich am Ende als falsch erweist. Hinsichtlich des zweiten Punktes will ich nur bemerken, dass ich diese Erbschaft noch nicht angetreten habe, es sei denn, sie wurde von mir bereits im zartesten Kindesalter verprasst. Ich erblickte in Blunderstone in Suffolk das Licht der Welt. Ich bin ein nachgeborenes Kind. Die Augen meines Vaters hatten sich schon seit 6 Monaten dem Lichte dieser Welt verschlossen, als sich ihm die meinen öffneten. Selbst jetzt liegt noch etwas Seltsames für mich in dem Gedanken, dass er mich nie sah. Außer der Hebamme und den klugen Nachbarinnen, von denen ich bereits sprach, waren bei meiner Geburt noch unser Hausarzt Mr. Chillip zugegen und natürlich Peggotty, die im Hause meiner Eltern diente. Und dann erschien Miss Trotwood, oder Miss Betsy, wie meine Mutter sie stets nannte, eine Tante meines Vaters, von der ich bald mehr zu erzählen haben werde. Sie war mit einem Mann verheiratet gewesen, der jünger war als sie und sehr schön, nur nicht im Sinne des alten Sprichwortes »schön ist, wer schön handelt«, denn er stand stark in dem Verdacht, Miss Betsy geprügelt und einmal sogar wegen einer strittigen Geldangelegenheit einige hastige, aber sehr entschlossene Anstalten getroffen zu haben, sie aus der zweiten Etage zum Fenster hinauszuwerfen. Diese Beweise einer unverträglichen Gemütsart veranlassten Miss Betsy, ihn mit Geld abzufinden und eine Trennung durchzusetzen. Etwa 10 Jahre später soll er einer abenteuerlichen Familiensage nach in Indien gestorben sein. Was meine Tante bei der Nachricht von seinem Tode empfand, weiß niemand. Denn unmittelbar nach der Trennung nahm sie ihren Mädchennamen wieder an, kaufte ein Landhäuschen in einem weit entlegenen kleinen Dorf an der Küste und lebte dort mit einer einzigen Dienerin in unerbittlicher Zurückgezogenheit. Mein Vater war früher einmal ihr Liebling gewesen, aber sie fühlte sich durch seine Heirat tödlich beleidigt, weil meine Mutter ein, wie sie meinte, Wachspüppchen war. Sie hatte meine Mutter nie gesehen, wusste aber, dass sie noch nicht 20 Jahre alt war. Mein Vater und Miss Betsy sahen sich nie wieder. Er war noch einmal so alt wie meine Mutter, als er sie heiratete, und von zarter Gesundheit. Ein Jahr darauf starb er, wie ich bereits erwähnte, 6 Monate vor meiner Geburt. So standen die Dinge am Nachmittag jenes, wie ich wohl sagen darf, wichtigen und ereignisreichen Freitags. Ich kann natürlich keinen Anspruch machen zu wissen, wie die Dinge damals wirklich standen, oder mich dessen zu erinnern, was jetzt zu erzählen wäre. Von Peggotty, die mit uns im Hause lebte, weiß ich. Deine Mutter saß an jenem Freitag, es war ein heller, windiger Märznachmittag, beim Feuer am Kamin, sehr furchtsam und niedergeschlagen und sehr daran zweifelnd, ob sie aus der ihr bevorstehenden Prüfung lebendig hervorgehen werde. Als sie ihre Tränen trocknete und dabei auf das gegenüberliegende Fenster blickte, sah sie eine fremde Dame den Garten heraufkommen und hatte das sichere Gefühl, dass es Miss Betsy sei. Mein Vater hatte oft angedeutet, dass seine Tante sich selten wie ein gewöhnlicher Christenmensch benehme. Und jetzt trat sie, anstatt die Glocke zu ziehen, ans Fenster und drückte ihre Nasenspitze mit solcher Energie gegen das Glas, dass meine arme gute Mutter nachher erzählte, die Nase sei in einem Augenblick ganz platt und weiß geworden. Ja, wahrhaftig, ganz platt und weiß. So sehr erschrak meine Mutter über sie, dass ich immer überzeugt gewesen bin, ich verdanke Miss Betsy das Glück, an einem Freitag geboren worden zu sein. Ich war aufgestanden und hinter den Stuhl in eine Ecke getreten. Miss Betsy sah sich langsam und forschend im Zimmer um und als sie mich schließlich entdeckte, zog sie die Brauen zusammen und winkte mir, wie jemand, der das Befehlen gewohnt ist, die Tür aufzumachen. Ich gehorchte. Mrs. David Copperfield, wie ich vermute. Der Nachdruck, den sie auf das Wort vermute legte, bezog sich wohl auf die Trauerkleider meiner Mutter und ihren Zustand. Ich bin Mrs. Copperfield. Miss Trotwood, Sie haben von mir gehört, hoffe ich. Ja, ich hatte das Vergnügen. Jetzt steht sie vor Ihnen. Bitte kommen Sie herein. Bitte nehmen Sie Platz. Aber, das tut man doch nicht. Wer wird denn da weinen? Nimm die Haube ab, damit ich dich sehen kann. Ach, du Herzensschreck, du bist ja noch ein richtiges Kind. In der kurzen Pause, die hierauf folgte, kam es meiner Mutter fast vor, als ob Miss Betsy ihr Haar sanft berührte. Dann sagte sie plötzlich zu meiner Mutter, »Aber um Himmels Willen, warum Krähennest?« »Meinen Sie das Haus, Madame?« »Ja, warum heißt es Krähennest? Küchennest wäre passender gewesen, wenn ihr beide einen Begriff vom praktischen Leben gehabt hättet.« »Mr. Copperfield hat ihm den Namen gegeben.« »Aha, David Copperfield, wie er leibte und lebte. Wo sind denn überhaupt die Krähen? Sind doch gar keine da.« »Als Mr. Copperfield das Haus erwarb, glaubte er, es sei ein großer Krähenhorst. Aber die Nester waren alt und die Vögel hatten sie seit langer Zeit verlassen.« »Das sieht ihm ähnlich.« »Mr. Copperfield ist tot, Madame, und wenn Sie wagen, unfreundlich von ihm zu sprechen, so... Oh. Ich glaube, meine arme Mutter hatte einen Augenblick die Absicht, sich wütend auf meine Tante zu stürzen. Aber diese hätte sie leicht mit einer Hand bezwungen. So tat sie weiter nichts, als dass sie von ihrem Stuhl emporfuhr, sich sehr furchtsam wieder niedersetzte und in Ohnmacht fiel. Als sie wieder zu sich kam, sah sie Miss Betsy am Fenster stehen. Die Dämmerung ging jetzt allmählich in Finsternis über und nur das Feuer erhellte ihre Gesichter. Und war David gut gegen dich, Kind? Habt ihr euch gut vertragen? Du wirst noch krank werden von dem vielen Weinen. Und das ist weder für dich gut noch für mein Patenkind. Komm, lass das. Sag mir, David hatte sich für sein Geld eine Leibrente gekauft. Was hat er für dich getan? Mr. Copperfield war so rücksichtsvoll und gut gegen mich. Er hat mir die teilweise Übertragung der Rente gesichert. Wie viel? 105 Pfund im Jahr. Na, no, das hätte er schlechter machen können. Oh, Madame, entschuldigen Sie. Peggotty! Wer heißt denn hier so? Das Mädchen. Peggotty! Wie ein Menschenkind in eine Christenkirche gehen Peggotty. Kann, um sich Peggotty taufen zu lassen. Oh. Peggotty! Madame? Was ist denn? Oh, Madame! Deiner Herrschaft ist nicht recht wohl. Bring sie zu Bett und schicke nach dem Arzt. Peggotty besorgte alles so schnell sie konnte und ließ auch die Hebamme kommen. Nur wusste sie mit Miss Betsy unten im Wohnzimmer nichts anzufangen. Und auch der Arzt und die Hebamme dieser verbündeten Mächte wunderten sich nicht wenig, bei ihrer Ankunft eine unbekannte Dame von unheilverkündendem Aussehen vor dem Feuer sitzen zu sehen. Sie hatte den Hut an dem zusammengeknüpften Bande über den linken Arm hängen und stopfte sich die Ohren mit Watte zu. Da Peggotty nichts von ihr wusste und meine Mutter über sie nichts geäußert hatte, war sie ein vollständiges Rätsel in der Wohnstube. Und der Umstand, dass sie offenbar ein ganzes Lager an Watte mit sich führte und diesen Stoff auf besagte Weise in die Ohren stopfte, schmälerte die Feierlichkeit ihrer Gegenwart nicht im Mindesten. Nachdem der Doktor Mr. Chillip oben bei meiner Mutter gewesen und wieder heruntergekommen war und höchstwahrscheinlich vermutete, dass er mit der unbekannten Dame einige Stunden würde beisammenbleiben müssen, traf er die nötigen Anstalten, höflich und gesellig zu sein. Er war der sanfteste seines Geschlechtes, der gutmütigste aller Männer. Er sah meine Tante, den Kopf auf die Seite geneigt, sanft an, machte eine kleine Verbeugung. Hallo, Madame. Berührte sanft sein linkes Ohr, als wolle er auf die Watte anspielen. Lokale Reizung, Madame? Wie bitte? Mit dieser etwas unwirschen Frage zog sie die Watte wie einen Stöpsel aus dem einen Ohr. Mr. Chillip erschrak so sehr, dass er sich sehr bemühen musste, die Fassung zu behalten. Lokale Reizung, Madame. Ach, Unsinn. Mit einem Schlage stöpselte sie das Ohr wieder zu. Mr. Chillip konnte nun nichts weiter tun, als sie schüchtern anzusehen, bis man ihn wieder hinaufrief. Nach viertelstündiger Abwesenheit kehrte er zurück. Meine Tante nahm ungeduldig die Watte aus dem ihm zugewandten Ohr. Nun? Nun, Madame, es geht langsam vorwärts. Langsam, Madame. Ach. Dieser knurrige, fast bissige Laut meiner Tante entmutigte Mr. Chillip ganz und gar. Und er ging lieber hinaus, um sich trotz Zugluft und Finsternis auf die Stiege zu setzen, bis man wieder nach ihm schickte, was zu seinem Glück recht bald geschah. Während darauf im oberen Zimmer lebhafte Bewegung entstand, die auf das bedeutungsvolle Ereignis hinwies, konnte sich unten im Wohnzimmer meine Tante vor Ungeduld kaum fassen. Sie ging in großer Aufregung im Zimmer auf und ab und blieb erst stehen, als der Doktor sich wieder seitwärts durch die halboffene Tür hereinschob und sich in seiner sanftesten Weise an sie wandte. Madame, es freut mich, Sie beglückwünschen zu können. Wozu? Mr. Chillip wurde wieder durch die außerordentliche Schroffheit meiner Tante verlegen. Er machte daher eine kleine Verbeugung. Nun, Madame. Und brauchte lange Zeit, um seine Rede anzubringen. Es freut mich, Sie beglückwünschen zu können. Ja, und? Wie befindet sie sich? Alles ist nun vorbei, Madame. Und glücklich vorbei. Wie befindet sie sich? Sie wird sich bald ganz wohl befinden, hoffe ich. So wohl, als wir von einer jungen Mutter und unter so betrüblichen häuslichen Umständen erwarten können. Meine Tante sah den armen Doktor scharf an, was diesen nur noch verlegener machte. Es steht gar nichts im Wege. Ich meine, wenn Sie sie jetzt besuchen wollen, Madame, es kann ihr nur gut tun. Aber Sie, wie befindet Sie sich denn? Mr. Chillip legte den Kopf noch ein wenig mehr auf die Seite und sah meine Tante an wie ein zutrauliches Vögelchen. Die Kleine, was macht sie? Ja, entschuldigen Sie, Madame, ich glaubte, Sie wüssten es schon. Es ist ein Knabe. Meine Tante sagte kein Wort, nahm ihren Hut bei dem Band wie eine Schleuder, führte damit einen Streich gegen Mr. Chillips Kopf, stülpte den Hut auf und ging und kam nie mehr wieder. Das soweit Geschehene verdanke ich, wie schon erwähnt, zuverlässigen Augenzeugenberichten, und es besteht an seiner Wahrheit kein Zweifel. Indes, wenn ich nun selbst zurück ins Dunkel meiner Kindheit blicke, so sind die ersten Gegenstände, welche klar vor mir erscheinen, meine Mutter mit ihrem schönen Haar und der jugendlichen Gestalt und Peggotty, ohne alle Figur und mit so dunklen Augen, dass sie auch die benachbarten Gesichtsteile zu verdunkeln schienen, und mit so roten und drallen Backen und Armen, dass es mich Wunder nahm, dass die Vögel nicht lieber an ihnen als an den Äpfeln herumpickten. Das ist vielleicht Einbildung, obgleich ich glaube, dass das Gedächtnis der meisten Menschen weiter in die Kinderzeit zurückgehen kann, als man gewöhnlich glaubt. Ebenso glaube ich, dass bei vielen kleinen Kindern die Schärfe und Genauigkeit der Beobachtung ganz wunderbar ist. Wenn ich also in das Dunkel meiner ersten Kindheit zurückblicke, so sondern sich zuerst aus dem Wirrwarr von allerlei Dingen die beiden Gestalten meiner Mutter und Peggottys. Da taucht aus dem Nebel unser Haus in seiner mir in frühester Erinnerung vertrauten Gestalt. Im Erdgeschoss ist Peggottys Küche, die auf den Hinterhof hinausgeht, in dessen Mitte ein Taubenhaus auf einer Stange steht, aber ohne Tauben. Dann ist da ein langer Gang, für mich eine endlose Perspektive, der von Peggottys Küche nach der vorderen Haustür führt. Die Glocke an dieser Haustür hat ihren Klang so in mein Gedächtnis gegraben, dass ich ihn nie vergessen werde. Dieser Klang, bei dem ich freudig auffahre, wenn ich meine Mutter von einem Ausgang zurück erwarte. So warteten denn eines Abends Peggotty und ich. Ich saß im Lehnstuhl am Kamin, in dem meine Mutter sich sonst auszuruhen pflegte. Ich sehe sie noch deutlich vor mir, wie sie ihre schönen Locken um den Finger wickelt und das Leibchen glatt zieht. Und niemand weiß so gut wie ich, dass sie sich freut, so wohl auszusehen, und dass sie stolz ist, so hübsch zu sein. Nun, an jenem Abend war meine Mutter ausgegangen und wir erwarteten sie zurück. Ich hatte Peggotty von Krokodilen vorgelesen und war schon müde, als es draußen läutete. Wir gingen hinaus und da stand meine Mutter, die mir ungewöhnlich hübsch vorkam, mit einem Herrn mit schwarzem Haar und schwarzem Backenbart. Ich erkannte in ihm jenen Herrn, der uns sonntags zuvor aus der Kirche nach Hause begleitet hatte. Meine Mutter hob mich auf den Arm und küsste mich. Davy, du schläfst noch nicht? Er wollte auf Sie warten, Ma'am. Gehen wir doch hinein. Wir gingen alle in den Salon und der Herr nahm mich bei der Hand. Komm, gib mir deine Hand. Dabei streichelte er mir den Kopf, aber ich weiß nicht, wie es kam. Ich konnte weder ihn noch seine tiefe Bassstimme leiden. Und das erregte meine Eifersucht, dass er später die Hand meiner Mutter hielt. Ich schob ihn von meiner Mutter weg. Aber Davy... Ich kann mich über seine Liebe nicht wundern. Na, kleiner Kerl, wir müssen noch die besten Freunde von der Welt werden. Jetzt aber lass uns gute Nacht sagen. David, willst du dem Herrn keine Hand geben? Ich reichte sie ihm nur widerwillig. Er drückte sie flüchtig und wandte sich dann meiner Mutter zu und ich sah es. Er beugte sich über ihren Handschuh und küsste ihn. Dann ging er. Wir begleiteten ihn bis zum Gartentor, wo er sich umdrehte und uns noch einmal mit seinen fatalen schwarzen Augen ansah, ehe er verschwand. Wir gingen ins Wohnzimmer zurück. Peggotty hatte kein Wort gesprochen die ganze Zeit. Und auch jetzt stand sie steif wie ein Fass in der Mitte des Zimmers und blieb stumm. Anstatt sich wie gewöhnlich in den Lehnstuhl neben das Feuer zu setzen, blieb meine Mutter am anderen Ende des Zimmers stehen und sang vor sich hin. Hoffe, Sie haben einen angenehmen Abend verlebt, Ma'am. Ich danke, Peggotty, ich habe einen sehr angenehmen Abend verlebt. Eine neue Bekanntschaft gibt eine angenehme Abwechslung. Peggotty blieb immer noch regungslos in der Mitte des Zimmers stehen. Meine Mutter fing wieder zu singen an und ich schlief ein. Obgleich ich nicht so fest schlief, dass ich nicht ihre Stimmen hören konnte. Freilich verstand ich nicht, was sie sagten. Einmal, ich weiß nicht nach wie langer Zeit, hörte ich Peggottys Stimme und es klang, als weinte sie. So So einer wie dieser hätte Mr. Copperfield nicht gefallen. Das sage ich und das schwöre ich. Guter Gott, du wirst mich wahnsinnig machen. Wie kannst du mich nur so ärgern? Soll ich mir etwa den Kopf abscheren? Mich hässlich machen oder etwas Ähnliches tun? Ich glaube, du würdest dich gar darüber freuen. Oh, mein kleiner Davy. Mit diesen Worten kam sie auf mich zugestürzt und riss mich aus dem Schlaf. Sag, fehlt es mir vielleicht an Liebe für dich? Das hat niemand sagen wollen. Du schon, Peggotty. Und bei diesen Worten weinten wir alle heftig durcheinander. Und ich glaube, ich war der lauteste von uns dreien. Aber ich bin überzeugt, wir meinten es alle gleich aufrichtig. Sehr niedergeschlagen gingen wir schließlich zu Bett. Den Herrn mit dem schwarzen Backenbart aber sah ich nun öfter. Peggotty fing an, uns abends weniger Gesellschaft zu leisten. Meine Mutter gab ihr in vielem nach und so vertrugen wir uns vortrefflich. Aber doch war es zwischen uns dreien anders geworden. Und manchmal kam es mir vor, als ob Peggotty nicht mehr recht damit zufrieden wäre, dass meine Mutter all ihre schönen Kleider anzog und dass sie oft zu Besuch zu den Nachbarn ging. Aber ich konnte keine rechte Erklärung finden. Mr. Murdstone aber versuchte, sich mit mir anzufreunden. Er ritt einmal an einem wunderschönen Herbsttag mit mir aus, aber ich fühlte immer noch eine starke Abneigung gegen ihn, fühlte aber zugleich, dass meine Mutter ganz andere Meinung über ihn war. Eines Abends saßen wir wieder einmal, Peggotty und ich, wie sonst im Wohnzimmer, und Peggotty blickte auf einmal von ihrem Nähkästchen auf. »Master Davy, wie wär's denn, wenn du mit mir auf 14 Tage meinen Bruder in Yarmouth besuchtest?« Ich war eben noch in das Krokodilbuch vertieft und fuhr nun wie aus einem Traum auf. »Wäre das nicht sehr hübsch? Da hast du das Meer und die Boote und Schiffe und die Fischer und den Strand und Ham als Spielkamerad.« Ham war Peggottys Neffe, den ich schon ein wenig kannte. Nur was würde meine Mutter dazu sagen? »Da getraue ich mich ruhig, eine Ginne zu wetten, dass sie uns die Erlaubnis dazu gibt. Außerdem, weißt du es denn nicht? Sie geht für 14 Tage auf Besuch zu Mrs. Craper. Mrs. Craper bekommt viele, viele Gäste.« Peggotty hatte sich nicht getäuscht. Meine Mutter willigte ein und wenige Tage später fuhren Peggotty und ich nach Yarmouth. Wie gern erinnere ich mich noch an den Augenblick, da der Wagen sich in Bewegung setzte und meine Mutter aus der Tür lief, Davy, um ihn wieder halten zu lassen. »Davy, mein Junge, bleib schön brav.« Sie begann zu weinen, als sie mich küsste. Und es tut mir wohl, an die Innigkeit und Liebe zu denken, mit der sie mir ins Gesicht blickte und mir noch einen Abschiedskuss gab. Als sie uns nachblickend mitten auf der Straße stand, trat Mr. Murdstone zu ihr und schien ihr Vorhaltungen über ihre große Erregtheit zu machen. Ich schaute aus dem Zeltdach des Wagens noch einmal zurück und wunderte mich, was ihn eigentlich die ganze Sache anging. Peggotty sah auf der anderen Seite zum Wagen hinaus und schien nichts weniger als zufrieden zu sein, wie ihr Gesicht deutlich verriet. In Yarmouth wurden wir bereits erwartet. Ham, Peggottys Neffe, stand vor dem Gasthof in einer Leinwandjacke und bocksteifen Hosen, die auch sehr gut allein hätten stehen können, wenn keine Beine darin gewesen wären. Dass er einen Hut trug, konnte man eigentlich nicht sagen. Vielmehr war er wie ein altes Gebäude mit etwas Pechartigem zugedeckt. Ham nahm mich mit einem Griff und stemmte mich auf seine breiten Schultern, sodass ich während des ganzen Weges mitsamt einer Schachtel voll Zeug, die ich mitgenommen hatte, aus einer Höhe von 6 Fuß und mehr die Landschaft betrachten konnte, die sich flach und weit hinzog. »Das ist unser Haus, Master Davy.« Ich sah mich nach allen Seiten um und ließ meine Augen über die Wildnis, über das Meer und über den Fluss schweifen, aber ein Haus konnte ich nicht entdecken. Auf einer kleinen Anhöhe dicht vor uns erblickte ich jedoch kieloben eine schwarze Barke oder was es sonst für ein ausgedientes Boot sein mochte, aus der statt eines Schornsteines ein eisernes Rohr ragte, das gemütlich rauchte. Aber sonst erblickte ich nichts, was einer Wohnung ähnlich gesehen hätte. Denn die Barke dort mit dem Kiel nach oben konnte er doch unmöglich gemeint haben. Doch ich hatte mich getäuscht. Ham ging direkt auf das schiffähnliche Gebilde zu. »So, Master Davy, da sind wir.« Und mit einem kräftigen Griff hob er mich von seiner Schulter herunter. Ich glaube, selbst wenn es Aladins Palast gewesen wäre, hätte mich der romantische Gedanke, darin zu wohnen, nicht mehr entzücken können. In die Seitenwand war eine allerliebste Tür geschnitten, oben war ein Dach und es besaß auch kleine Fenster. Aber der wunderbarste Reiz für mich war, dass es ein wirkliches Boot war, das gewiss 100 Mal auf dem Wasser geschwommen hat und niemals bestimmt gewesen war, auf dem festen Land als Wohnung zu dienen. Und gerade das nahm mich so gefangen. Ich brachte kein Wort hervor und gewahrte auch nicht Peggotys Bruder, der zu uns getreten war, und nicht das kleine Mädchen, das sich hinter ihm versteckte. So sehr hielt mich der Anblick dieses sonderbaren Hauses gefangen. Sir, Master Davy, ich freue mich, Sie zu sehen. Mit diesen Worten machte Peggotys Bruder die Tür auf, und statt ihm für seine freundliche Begrüßung ebenso freundlich zu danken, stand ich mit weit geöffneten Augen da. Denn im Zimmer war alles so außerordentlich reinlich und so schmuck wie in einem richtigen Wohnhaus. Ein Tisch war vorhanden und eine Wanduhr und eine Kommode. Und auf der Kommode stand ein Teebrett, worauf eine Dame mit einem Sonnenschirm gemalt war. An der Wand hingen ein paar gewöhnliche Farbdrucke unter Glas und Rahmen, die Szenen aus der Heiligen Schrift darstellten. Ein roter Abraham, der einen blauen Isaak opferte, und ein gelber Daniel unter grünen Löwen. An dem Deckenbalken bemerkte ich ein paar Haken, deren Bestimmung ich nicht erraten konnte. Und auf dem Boden einige Schiffskisten und Koffer, die zugleich als Sitze dienten und die Zahl der Stühle vermehrten. Wie befindet sich Ihre Mama, Sir? Haben Sie sie recht munter und fröhlich verlassen? Ich gab Mr. Peggotty zu verstehen, nachdem er mich so aus meinen Betrachtungen zurückgebracht hatte, dass sie so munter und fröhlich sei, als ich nur wünschen könnte, und dass sie mir aufgetragen habe, ihre Komplimente auszurichten, was eine kleine höfliche Lüge meinerseits war. Oh, Sir, ich danke schönstens. Und nun, Sir, wenn Sie 14 Tage mit der dort... Er nickte seiner Schwester zu. ...und Hem und der kleinen Emily hier vorlieb nehmen wollen, so werden wir stolz auf Ihre Gesellschaft sein. Damit ging er hinaus, um sich in einem Kessel heißen Wassers zu waschen, was man ihm hinterher sehr anmerkte, da er krebsrot und blitzsauber zurückkam. Ich stand immer noch halb verlegen und erstaunt da, als Peggotty meine Hand ergriff. Komm, Davy. Ich zeige dir, wo du schläfst. Sie machte eine kleine Tür auf. Es war das begehrenswerteste, das vollkommenste Schlafzimmer, das ich jemals gesehen hatte. Im Hinterteil des Bootes, mit einem kleinen Fenster, an der Stelle, wo früher das Steuerruder hindurchging, einem kleinen Spiegel mit Austernschalen eingefasst, einem Bett und auf dem Tisch ein Strauß von Seegras in einem blauen Krug. Als wir wieder ins Wohnzimmer traten, bemerkte ich eine sehr höfliche Frau in einer weißen Schürze, die mich vorher sicher auch begrüßt hatte, was mir vor lauter Staunen nicht aufgefallen war. Ich fragte Peggotty, ob das die Frau ihres Bruders sei. Nein, Davy. Das ist Mrs. Gummidge. Ihr Mann hatte früher mit meinem Bruder zusammen ein Boot besessen. Er ist sehr arm gestorben und mein Bruder hat seine Frau zu sich genommen. Ich hatte die Familienverhältnisse nicht gleich begriffen, denn ich dachte, diese Mrs. Gummidge sei Mr. Peggottys Frau und Ham und die kleine Emily seine Kinder. So fing ich später noch einmal davon an, aber meine Peggotty machte so nachdrückliche Gebärden, nicht weiter zu fragen und erklärte mir nur noch, dass Ham und Emily ihres Bruders Neffe und Nichte seien, die er als verlassene Waisen in ihrer frühesten Kindheit zu sich genommen hatte. Ich hatte einen großen Eindruck von der Herzensgüte meines Wirtes und dachte noch an ihn, als ich im Bett lag. Als mich der Schlaf allmählich überwältigte, hörte ich draußen auf dem Meer den Wind so heulen und so gewaltig über die öde Fläche brausen, dass mich im halben Traume die Furcht überkam, das Meer könne während der Nacht das Land überfluten. Aber ich tröstete mich damit, dass wir doch in einem Boot wohnten und dass ein Mensch wie Mr. Peggotty kein schlechter Mann an Bord sei, wenn etwas vorfallen sollte. Auf diese Weise beruhigte ich mich abends oft und schlief dann ein und erwachte am Morgen, sobald die Sonne ihre Strahlen auf den Austernschalenrahmen meines Spiegels warf. Schon war ich aus dem Bett und mit der kleinen Emily, die ich sehr lieb gewonnen hatte, draußen am Strand und suchte Muscheln. Dass auch Emily ihren Vater nie gesehen hatte, mochte mich besonders zu ihr hingezogen haben. Und ich erzählte ihr von mir. Aber da meinte sie, mein Vater sei ein vornehmer Herr gewesen, wie meine Mutter ja auch eine vornehme Dame sei. Ihre Eltern dagegen seien arme Fischersleute gewesen. Und auch Onkel Dan, damit meinte sie Mr. Peggotty, sei ein einfacher Mann, aber ein sehr guter Mann. Und noch viel mehr als gut. Wenn ich jemals eine reiche Dame werde, schenke ich ihm einen himmelblauen Rock mit diamantenen Knöpfen, seidene Hosen, eine rote Samtweste, einen dreieckigen Hut, ja, und dann noch eine große goldene Uhr, eine silberne Pfeife und eine Kiste voll Gold. Ich muss zugeben, dass es mir schwer wurde, mir den guten Mr. Peggotty ganz frei und ungezwungen in dem Gewande zu denken, das seine dankbare kleine Nichte ihm auserwählt hatte, obwohl ich nicht daran zweifelte, dass er alle diese Schätze verdiene. Aber diesen Gedanken behielt ich natürlich für mich. Wir waren nah an das Wasser gekommen. Emily trat so nah an den Rand eines hölzernen Hafendammes, auf dem wir herumschlenderten, dass ich fürchtete, sie würde ins Meer fallen. Fürchtest du dich vor dem Meer? Ich fürchte mich nicht, so nicht. Aber ich wache auf, wenn es stürmt, und denke mit Zittern und Angst an Onkel Dan und an Hem. Und immer kommt es mir vor, als ob sie um Hilfe riefen. Deshalb möchte ich eine große Dame sein. Aber so fürchte ich mich nicht ein bisschen. Hier, schau her! Sie rannte von mir weg und lief einen holprigen Balken entlang, der ohne Geländer und ziemlich hoch über das Meer hinausragte. So deutlich steht der Vorfall noch vor meinem Gedächtnis, dass ich, wenn ich Zeichner wäre, die Szene genau wiedergeben könnte. Wie die kleine Emily, so schien es mir, ihrem Untergang entgegeneilte, mit einem weit hinaus auf das Meer gerichteten Blick, den ich nie vergessen werde. Ich glaube, ich habe sogar in meiner Angst aufgeschrien, denn die leichte, kecke Gestalt in dem flatternden Kleide kehrte plötzlich um. Davy! Davy! Zweimal hatte sie meinen Namen gerufen, mir unvergesslich. Wir gingen noch eine Zeit lang an jedem Tage spazieren und lasen Sachen auf, die uns merkwürdig vorkamen, und waren froh und lachten. Natürlich war ich in die kleine Emily verliebt. Meine Fantasie umgab das blauäugige Kind mit einer Glorie, die es über die Erde hob und einen Engel aus ihr machte. Wenn Emily an einem sonnenhellen Morgen ein paar Schwingen entfaltet hätte und vor meinen Augen weggeflogen wäre, ich glaube kaum, dass ich das als etwas Außerordentliches betrachtet hätte. Als der Tag der Abreise kam, ertrug ich noch mannhaft die Trennung von Mr. Peggotty und Mrs. Gummidge und von Hem. Aber der Abschied von der kleinen Emily zerschnitt mir das Herz. Wir gingen Arm in Arm nach dem Wirtshause und unterwegs versprach ich, ihr zu schreiben. Dieses Versprechen löste ich später in Buchstaben ein, die größer waren als diejenigen, mit welchen man Vermietungsanzeigen zu schreiben pflegt. Das Scheiden ergriff uns sehr. Und wenn ich jemals in meinem Leben eine Leere gefühlt habe, so war es an diesem Tage. Peggotty, die mich sehr gut kannte, verstand meinen Schmerz. Es ist angespannt, Davy. Komm, wir müssen fahren. Es fiel mir auf, dass sie keine Anstalten machte, mich aufzuheitern. Wahrscheinlich hatte sie an zu Hause gedacht, an meine Mutter und wie wir dort alles vorfinden würden. Und ich muss gestehen, dass mir solche Gedanken gar nicht kamen. Erst als wir uns Blunderstone näherten, überfiel mich ein Bangen, und ich konnte es nicht mehr erwarten, bis meine Mutter uns am Gartentor begrüßte. Aber sie waren nicht an das Gartentor gekommen. Niemand begrüßte uns. Stumm zog mich Peggotty zum hinteren Eingang in die Küche und machte sogleich die Tür fest hinter sich zu. Ich dachte, es müsse etwas vorgefallen sein. Ich sah sie an. Ja, ja. Ich hätte das eher sagen sollen. Während sie ihren Hut mit zitternden Händen aufknüpfte, brach ihr fast die Stimme. Aber ich fand keine Gelegenheit dazu. Ich konnte mich auch nicht dazu entschließen. Sie wandte sich ab und sprach erst wieder, als sie sich einigermaßen beherrscht hatte. Master Davy, was meinst du wohl? Du hast deinen Papa bekommen. Ich fuhr zusammen und wurde blass. Einen neuen Papa, Master Davy, fügte sie hinzu und schluckte, als ob ihr etwas Hartes im Halse stecken geblieben sei. Dann reichte sie mir die Hand. Komm, schau ihn dir an. Ich weigerte mich, aber sie ließ meinen Widerstand nicht gelten. Und wir gingen in den Salon, wo sie mich sofort verließ. An der einen Seite des Kamins saß meine Mutter, an der anderen Mr. Murdstone. Meine Mutter ließ sogleich ihre Arbeit aus der Hand sinken und stand auf. Davy, mein Junge, mein Herzensjung. Liebe Clara, vergiss nicht, beherrsche dich. Man muss sich beherrschen. Nun, Davy, wie geht's? Ich gab ihm die Hand. Nach einem kurzen Zögern ging ich zu meiner Mutter und küsste sie. Sie erwiderte meinen Kuss. War's schön, Davy? Dann klopfte sie mich sanft auf den Rücken und nahm wieder ihre Arbeit zur Hand. Ich konnte sie nicht ansehen. Ich konnte ihn nicht ansehen. Ich wusste, dass er uns beide nicht aus den Augen ließ. Sobald ich mich fortschleichen konnte, ging ich die Treppe hinauf. Aber mein altes Schlafzimmer hatte eine andere Bestimmung erhalten und ich sollte in einem viel weiter entfernten Zimmer schlafen. Ich ging wieder hinab, um etwas zu finden, was ich gleich geblieben, aber überall fand ich alles verändert. Ich war so unglücklich, wie ich bei Emily in Yarmouth, die mir wieder einfiel, glücklich gewesen war. Und ich weinte, bis der Schlaf mich überfiel. Ich wachte auf, als die Tür ging und jemand eintrat. Hier ist er. Meine Mutter und Peggotty hatten mich aufgesucht. Davy, was ist dir? Ich zitterte und brachte kein Wort hervor. Davy, mein Kind. Kein Wort konnte mich mehr rühren, als dass sie mich ihr Kind nannte. Ich verbarg meine Tränen in der Decke und drängte meine Mutter von mir weg, als sie mich emporheben wollte. Das ist dein Werk, Peggotty. Ich zweifle nicht daran. Aber Mrs. Copperfield... Wie kannst du das mit einem Gewissen abmachen, mein eigenes Kind gegen mich oder gegen jemanden, den ich lieb habe, aufzuhetzen? Gott verzeihen, Mrs. Copperfield. Was Sie in diesem Augenblick gesagt haben, möchten Sie es niemals ernstlich bereuen. Peggotty erhob die Hände, als wollte sie beten. Es ist zum wahnsinnig werden. Ich fühlte die Berührung einer Hand, der ich sogleich anmerkte, dass es weder die meiner Mutter noch Peggottys Hand war, und schlüpfte rasch aus dem Bett. Es war Mr. Murdstone, der seine Hand auf meinem Arm ruhen ließ und sich dabei an meine Mutter wandte. Was ist das? Liebe Clara, hast du vergessen? Festigkeit, meine Liebe. Es tut mir leid, Edward. Ich hatte die besten Absichten, aber ich bin so unglücklich. Wirklich? Das ist schlimm, Clara, dass ich das so bald hören muss. Es ist sehr grausam, dass es mich gerade jetzt so treffen muss. Sehr, sehr grausam, nicht wahr? Er zog sie an sich und küsste sie. Ich wusste damals, als ich sah, dass meine Mutter ihren Kopf an seine Schulter lehnte und ihr Arm seinen Hals berührte, so gut wie heute, wo ich Beweise habe, dass er ihrem weichen Charakter jede beliebige Gestalt geben konnte. Geh hinunter, liebste Clara. David und ich werden noch kommen. Dann sah Peggotty mit finsterem Gesicht an. Meine Liebe, wissen Sie den Namen Ihrer Herrin? Sie ist seit langer Zeit meine Herrin, Sir. Ich sollte ihn wissen. Das ist richtig. Aber es kam mir so vor, wie ich die Treppe heraufkam, als ob Sie meine Frau mit einem Namen anredeten, der nicht der Ihre ist. Wie Sie wissen, hat sie meinen angenommen. Vergessen Sie das nicht. Mit einigen besorgten Blicken auf mich knickste Peggotty, ohne zu antworten, aus dem Zimmer. Meine Mutter folgte ihr. Als wir allein waren, setzte er sich auf einen Stuhl, stellte mich vor sich hin und sah mir fest in die Augen. Dann presste er die Lippen zusammen. David, wenn ich einen ungehorsamen Hund habe, was meinst du wohl, dass ich mit ihm mache? Das weiß ich nicht. Dieser Satz ist bis heute tief in mein Gedächtnis eingegraben. Ich hatte Mr. Murdstone mit diesem gepressten Geflüster geantwortet. Aber ich fühlte, dass mein Atem jetzt noch gepresster wurde. Ich prügele ihn. Ich schlage ihn, dass er sich krümmt und windet. Ich sage mir, ich will diesen Hund gehorchen lehren. Und wenn es ihm alles Blut in seinem Leibe kosten sollte, fügen muss er sich doch. Und jetzt geh und wasch dir das Gesicht und dann komm mit mir herunter. Na, wird's bald? Ich gehorchte. Widerwillig. Gott verzeih es mir, ich wäre ein ganz anderer Mensch geworden, wenn man mir damals ein freundliches Wort gesagt hätte. Ein Wort der Ermutigung und der Erklärung. Ein Wort des Mitleids oder des Willkommens. Irgendein Wort, dass das alte mütterliche Haus noch ganz dasselbe sei. Ich wäre zu einem wahrhaft gehorsamen Sohn geworden, statt dass ich von nun an gehorsam heuchelte. Ein Wort hätte mich Mr. Murdstone achten gelehrt, statt ihn zu hassen. Unten bei Tisch wurde mir eröffnet, dass die ältere Schwester meines Stiefvaters erwartet würde. Und bald darauf traf Miss Murdstone ein. Sie war schwarz wie ihr Bruder, dem sie sehr ähnelte. Sie hatte sehr buschige Augenbrauen, die fast über ihrer großen Nase zusammenliefen, als ob sie durch die Schwäche ihres Geschlechts um den Vorzug eines Bartes betrogen, sich dort oben dafür entschädigt hätte. Schwägerin, ich freue mich. Willkommen, Schwägerin. Dann fiel ihr Auge auf mich. Ist das Ihr Knabe, Schwägerin? Ja, das ist David. Im Allgemeinen kann ich Knaben nicht leiden. Wie geht's, Knabe? Unter diesen entmutigenden Verhältnissen erwiderte ich etwas, aber mit so wenig Wärme, dass mich Miss Murdstone mit zwei Worten abfertigte. Schlecht erzogen. Soviel ich herausbringen konnte, war sie für immer gekommen, um meiner Mutter zu helfen. Gleich am allerersten Morgen nach ihrer Ankunft hörte man ihre Klingel mit dem ersten Hahnenschrei. Als meine Mutter zum Frühstück herunterkam und den Tee bereiten wollte, pickte Miss Murdstone sie mit ihren harten Lippen an die Wangen. Sie nannte das Küssen. Liebe Clara, Sie wissen ja, ich bin nun da, um Ihnen nach Möglichkeit alle Arbeit abzunehmen. Wenn Sie so gut sein wollen, meine Liebe, mir Ihre Schlüssel zu geben, so will ich alles in Zukunft selber besorgen. Von dieser Zeit an behielt Miss Murdstone die Schlüssel, was meine Mutter jedoch nicht widerstandslos hinnahm. Einige Tage später wandte sie sich an meinen Stiefvater. Es ist sehr hart, Edward, dass ich in meinem eigenen Hause... In meinem eigenen Hause? Clara? In unserem eigenen Hause, meine ich. Du weißt ja, was ich meine, Edward. Es ist sehr hart, dass ich in deinem eigenen Hause nicht ein Wort über häusliche Angelegenheiten sagen soll. Frage Peggotty, ob ich bisher nicht alles recht gut gemacht habe. Miss Murdstone war hereingekommen und hatte die letzten Worte mit angehört. Edward, wir wollen der Sache ein Ende machen. Ich reise morgen ab. Jane Murdstone, schweig. Kennst du mich so wenig, dass du mir so etwas zu sagen wagst? Edward, ich will ja ganz gewiss niemand verdrängen. Ich möchte ja auch nur, dass man mich manchmal zu Rate zieht. Meine hilflose arme Mutter war dem Weinen nahe. Clara, ich bin enttäuscht. Ich fand Freude an dem Gedanken, dich, ein unerfahrenes junges Geschöpf, zu festigen und dir etwas Entschiedenheit beizubringen. Aber wenn Jane Murdstone, die so gütig ist, mich dabei zu unterstützen, dafür schlechten Dank bitte, findet... Bitte, Edward, ich bin gewiss nicht undankbar. Sag das nicht. Höre, Clara... Es gibt keine Schwäche, welcher Art sie auch sein mag, die auf mich irgendwelchen Eindruck macht. Komm, wir wollen uns wieder versöhnen. Bitte, Edward. Meine Mutter stürzte unter Tränen an seine Brust. Er sah mit großmütiger Miene über sie hinweg und wandte sich schließlich an mich. Geh zu Bett, David. Das ist kein geeignetes Schauspiel für Knaben. Ich konnte kaum die Tür finden, so voll Tränen standen meine Augen. Der Schmerz meiner Mutter ging mir sehr nahe. Ich schlich in mein Zimmer hinauf, ohne Peggotty gute Nacht zu sagen. Aber später kam Peggotty heimlich zu mir ans Bett und umarmte mich. Deine arme Mama ist sehr traurig, mein kleiner Davy. Sie ist auf ihr Zimmer gegangen. Jetzt sitzen sie unten allein, die beiden Fremdlinge. Aber sei getrost, Davy. Ich bleibe immer bei dir. Wenige Tage später hatte Mr. Murdstone angeregt, ich müsse einen geregelten Unterricht haben. Lehrstunden, wie er sagte. Lehrstunden, David. Deine Mutter wird dich anleiten. Meine Mutter hatte mich früher schon angeleitet. Ich hatte gern mit ihr gelernt und mich im Schreiben geübt. Aber die feierlichen Lektionen, die nun kamen, traten vor mich als der Tod meines Seelenfriedens. Und sie waren sehr lang, sehr zahlreich, sehr schwer, einige vollkommen unverständlich für mich. Und sie verblüfften mich, glaube ich, ebenso sehr wie meine Mutter. Lasst mich nur nachdenken, wie es dabei zuging, und ich werde einen solchen Morgen beschreiben. Ich trete nach dem Frühstück mit meinen Büchern, einem Schreibbuch und einer Schiefertafel in die Wohnstube. Meine Mutter erwartet mich bereits an ihrem Schreibtisch, aber lange nicht so sehr wie Mr. Murdstone in seinem Lehnstuhl am Fenster, obgleich er vorgibt, ein Buch zu lesen, oder als Miss Murdstone, die nicht weit von meiner Mutter sitzt und Stahlperlen aufreiht. Der bloße Anblick der beiden macht einen solchen Eindruck auf mich, dass ich merke, wie die Worte, die ich mir mit so unendlicher Mühe eingeprägt habe, alle wegschlüpfen und ich nicht weiß, wohin sie gehen. Wie ein Ertrinkender werfe ich noch rasch einen letzten Blick auf irgendeine Seite, während ich meiner Mutter das Buch hingebe, und fange an, im Sturmschritt herzusagen, um fertig zu werden, solange ich es noch frisch im Gedächtnis habe. Aber dann werde ich rot, stolpere über ein paar Dutzend Worte und verstumme. Ich hoffe, dass meine Mutter mir jetzt das Buch zeigt, dass sie es zu zeigen wagt. Aber sie wagt es nicht. Aber Davy, Davy! Clara, sei fest mit dem Knaben. Sage nicht Davy, Davy, das ist kindisch. Entweder kann er seine Aufgabe oder er kann sie nicht. Er kann sie nicht. Ich fürchte wirklich, er kann sie nicht. Nun dann, Clara, solltest du ihm das Buch zurückgeben und ihm das sagen. Ja, gewiss, das wollte ich tun, liebe Jane. Nun, Davy, versuch's noch einmal. Ich gehorche dieser Aufforderung und versuche es noch einmal, aber diesmal stolpere ich schon vor dem ersten Hindernis. Ich stocke und versuche, mich zu besinnen, aber leider nützt es gar nichts. Ich überlege, wie viel Meter Gase wohl in Miss Murdstons Haube sind, wie viel Mr. Murdstons Hausmantel gekostet hat und denke an ähnliche lächerliche Geschichten, die mich nichts angehen. Meine Mutter blickt verzweifelt in die Gegend. Aber Davy, Davy! Clara? Meine Mutter fährt zusammen. Mr. Murdston erhebt sich und kommt mit seinem biegsamen Rohrstock auf mich zu. Ich sehe, wie er seiner Schwester feierlich zuwinkt. Nun, Jane, David hat unserer Clara heute wieder so viel Ärger und Qual bereitet, dass wir kaum von ihr erwarten können, dass sie das mit vollkommener Festigkeit trägt. Das wäre wahrhaft stoisch. Clara hat sich sehr gebessert und an Kraft gewonnen, aber wir können kaum so viel von ihr erwarten. David, komm, wir wollen hinaufgehen. Als er mich zur Tür hinausführte, eilte meine Mutter uns nach. Clara, was tun Sie? Sind Sie ganz verrückt? Ich sah, wie meine Mutter sich die Ohren zuhielt und hörte sie weinen. Murdston führte mich in mein Zimmer, langsam und feierlich. Ich bin überzeugt, er hatte Freude an der feierlichen Förmlichkeit seiner Justizübung. Und als wir oben angekommen waren, verschloss er das Zimmer und packte dann plötzlich meinen Kopf und klemmte ihn unter seinen Arm. So, Master Davy. Ich erschrak und bat ihn, mich nicht zu schlagen, und erklärte ihm, ich habe mir alle Mühe gegeben zu lernen, aber ich könne nicht lernen, wenn er und Miss Murdston dabei seien. Er aber ließ meinen Kopf nicht los, sondern presste ihn nur noch fester an sich, bis ich mich mit einem kräftigen Ruck loswand und ihn abermals bat, mich nicht zu schlagen. Das Ganze dauerte nur einen Augenblick, denn in der nächsten Sekunde versetzte er mir einen schweren Schlag. Ich aber fasste im gleichen Augenblick seine Hand, die sich mir vor den Mund presste, mit den Zähnen und biss hinein. Er schlug mich jetzt, als ob er mich zu Tode prügeln wollte. Es war ein entsetzlicher Lärm, den wir alle zusammen machten. Peggotty und meine Mutter stürzten die Treppe herauf und riefen und baten und pochten gegen die Tür. Wir wollen sehen, ob du nicht lernen kannst. Dann war er fort und die Tür wurde von draußen verschlossen. Ich lag fieberheiß auf den Dielen in ohnmächtiger Wut. Ich erinnere mich noch so gut, als ich wieder ruhig wurde, welche unnatürliche Stille im ganzen Hause zu herrschen schien. Und ich erinnere mich noch so gut, als Schmerz und Leidenschaften sich legten, wie übermächtig groß mein Schuldgefühl war. Es lag schwerer auf meiner Brust, als wenn ich der schlimmste Verbrecher gewesen wäre. In der Tat wurde ich auch so behandelt wie ein Verbrecher. Noch am selben Abend erschien Miss Murdston und brachte mir zu essen, schloss aber die Tür sogleich wieder hinter sich ab, ohne ein Wort zu verlieren. Am nächsten Morgen erschien sie abermals. Zieh dich an. Eine halbe Stunde darfst du im Garten spazieren gehen. Aber nicht länger. Und diesmal wurde die Tür nicht verschlossen. Und ich zog mich an und machte von dem großzügigen Angebot Gebrauch. Die ganze Zeit sah ich niemanden außer Miss Murdston. Eine Ausnahme bildete die Stunde des Abendgebetes in der Wohnstube. Dorthin führte mich Miss Murdston, nachdem alle ihre Plätze eingenommen hatten, und ich musste als Geächteter ganz allein in der Tür stehen bleiben. Und ehe die anderen sich wieder aus ihrer demütigen Stellung erhoben, führte mich meine Kerkermeisterin mit großer Feierlichkeit wieder ins Gefängnis. Ich bemerkte, dass meine Mutter am allerweitesten von mir entfernt war und ihr Gesicht von mir abgewandt hatte, sodass sie mich nicht sehen konnte. Und dass Mr. Murdstons Hand mit einem weißen Tuch umwickelt war. 5 Tage dauerte meine Gefangenschaft, deren entsetzliche Länge ich niemandem begreiflich machen kann. In der letzten Nacht meiner Haft weckte mich ein Flüstern. Davy! Ich glaubte, meinen Namen zu hören und fuhr auf. Master Davy! Psst! Sag kein Wort, aber hör mich an. Ich blieb still und eilte zur Tür, um sie besser hören zu können. Sei so still wie eine Maus, Davy! Sonst hört uns die Katze. Ich verstand sogleich, dass sie Miss Murdston meinte. Aber ich konnte nicht schweigen. Ich musste wissen, wie es meiner Mutter ging. Und so flüsterte ich in leisestem Tone. Ist Mama sehr böse auf mich? Nein, sie ist nicht böse auf dich, lieber Master Davy. Was wird mit mir geschehen, Peggotty? Schule, Davy. Nicht weit von London. Wie? Schule. Ich konnte nur das Wort Schule richtig verstehen. Denn Peggotty konnte ihre Tränen nicht unterdrücken. Morgen schon, Davy? Fügte sie noch hinzu, als sie sich wieder gefasst hatte. Werde ich Mama nicht wiedersehen? Doch. Morgen früh. Ich werde dich niemals vergessen, Davy. Und ich will auf deine Mama sehr Acht geben. Verlass dich nur auf mich. Und ich werde dir schreiben. Dabei wusste sie mit der Feder gar nicht umzugehen. Seit dieser Nacht entstand in mir ein Gefühl für Peggotty, das ich nicht recht beschreiben kann. Sie trat nicht an die Stelle der Mutter, das konnte niemand tun. Aber sie füllte eine Leere in meinem Herzen aus. Und ich fühlte für sie etwas, was ich für kein anderes menschliches Wesen gefühlt habe. Es lag auch eine gewisse Komik in dieser Liebe. Und dennoch kann ich mir nicht denken, was ich hätte tun sollen, wenn sie gestorben wäre. Alles traf ein, was meine gute Peggotty mir mitgeteilt hatte. Meine Mutter sah ich unten im Wohnzimmer beim Frühstück, das mir gestattet wurde, mit ihr einzunehmen. Ihre Augen waren sehr rot und sie sah blass aus. Ich eilte ihr in die Arme und bat sie um Verzeihung. Oh, Davy, dass du jemandem wehtun konntest, den ich liebe. Bete zu Gott, dass er dich bessert. Ich verzeihe dir, aber es schmerzt mich so sehr, Davy, dass du ein böses Herz hast. Sie hatten ihr eingeredet, ich hätte ein böses Herz und das schmerzte sie mehr als mein Fortgehen. Das war sehr bitter für mich. Ich weinte. Master Copperfields Koffer, der Wagen ist da. Wir gingen hinaus. Ich sah mich nach Peggotty um, aber sie erschien nicht. Und Mr. Murdstone sah ich auch nicht. An der Tür stand Mr. Barkis, der Fuhrmann, mein alter Freund, und lud die Koffer auf seinen Wagen. Meine Mutter ergriff meine Hand. Leb wohl, mein Kind. In den Ferien kommst du wieder und wirst ein besserer Sohn sein. Clara. Ich verzeihe dir, mein geliebtes Kind. Gott segne dich. Clara. Ich hoffe, der Knabe wird bereuen, ehe es mit ihm zu einem schlechten Ende kommt. Ich stieg ein und wir fuhren langsam davon. Von dieser Fahrt ist mir am deutlichsten in Erinnerung, wie ich neben Mr. Barkis saß und weinte. Und nachdem ich mich beruhigt hatte und sein Gesicht sah, wie er lächelte und mir sein Taschentuch reichte. Und ich mich für diesen Freundschaftsdienst bei ihm mit einem Stück Kuchen bedankte, den Peggotty, ich weiß nicht wie, unter das Gepäck geschmuggelt hatte. Nachdem er erfahren hatte, dass sie den Kuchen gebacken hatte und ich ihm von Peggotty vorschwärmte, wie sie für mich sorge, da richtete er sich auf, er saß immer vorwärts gebeugt auf seinem Sitz und hielt einen Arm auf das Knie gestützt, und sah mich mit großen Augen an. Sie macht also Apfeltarten? Besorgt die Küche und noch mehr? Ich nickte, indem ich in meinen Kuchen biss. Nun, dann will ich euch etwas sagen, Master Davy. Sie hat ja doch wohl keinen... Ich meine, ich weiß, dass keine Mannsperson mit ihr geht. Also hat sie keinen Schatz. Und wenn ihr ihr schreibt, Master Davy, so vergesst nicht, ihr zu sagen, dass Barkis Lust hat. Ich sah ihn an und hielt mit Essen inne. Ja, das sollt ihr schreiben. Barkis hat Lust. Ich versprach ihr, diese mir rätselhaft scheinende Nachricht zu übermitteln und wir verbrachten den Rest der Fahrt recht angenehm. Die Schule, in die ich kam, war von einer hohen Mauer umschlossen und sah sehr öde aus. Über einer Tür in dieser Mauer stand auf einem Brett die Inschrift »Salemhaus«. Ein dicker Mann mit einem Stiernacken, hervorstehenden Schläfen und einem Holzbein öffnete mir und führte mich zu Lehrer Mell. Der Eigentümer unserer Schule, Mr. Kriegel, ist mit seiner Frau nebst Tochter verreist. Es sind ja noch Ferien. Aber du, Copperfield, bist ja zur Strafe, wie ich vernommen habe, schon vorher nach hier abkommandiert worden. Nun, wir werden sehen, was wir aus dir machen können. Nach dieser Begrüßung zeigte er mir ein Schild mit der schön geschriebenen Inschrift »Achtung, er beißt!« Ich kletterte unverzüglich auf das Pult hinauf, denn ich fürchtete, es sei ein großer Hund im Zimmer versteckt. Was soll das? Du suchst wohl den Hund? Nein, Copperfield. Er wurde ernst. Das Schild geht auf keinen Hund, sondern auf einen Knaben. Ich habe Befehl, Copperfield, diese Tafel auf deinen Rücken zu heften. Es tut mir leid, dass ich so mit dir anfangen muss, aber ich muss es tun. Mit diesen Worten band er mir das Schild auf den Rücken. Was ich wegen dieses Schildes zu leiden hatte, kann sich niemand vorstellen, denn ich bildete mir ein, dauernd würde jemand hinsehen und lesen, was darauf stand. Ich hatte jeden Tag lange Lektionen bei Mr. Mell, und da es keine Merstons dabei gab, war das Resultat sehr ehrenvoll. Mr. Mell sprach niemals viel mit mir, aber er war nie rau gegen mich. Nach ungefähr einem Monat kam Mr. Creakle mit Frau und Tochter vom Urlaub zurück. Der Stelzfuß geleitete mich zu ihm. Mr. Creakles Gesicht war rot, seine Augen waren klein und lagen tief im Kopf. Er hatte dicke Adern auf der Stirn und eine kleine Nase und ein großes Kinn. Auf dem Kopf hatte er eine Platte. Und das übrige, dünne, feuchte Haar, das oben grau wurde, war von den Schläfen nach vorn gebürstet, sodass die Enden einander auf der Stirn begegneten. Tritt näher. Ich folgte zaghaft und schüchtern. Ich habe das Glück, deinen Stiefvater zu kennen. Hier nahm er mich beim Ohr. Er ist ein würdiger Mann und ein Mann von starkem Charakter. Er kennt mich und ich kenne ihn. Nun, und du wirst mich auch bald kennenlernen. Aber ich will dir gleich sagen, was ich bin. Und jetzt flüsterte er. Ich bin ein Tyrann. Wenn ich sage, es soll etwas geschehen, so muss es geschehen. So, jetzt hast du angefangen, mich kennenzulernen, junger Freund. Und du kannst gehen. Ich war sehr froh, dass ich fortgehen konnte. Am nächsten Morgen kehrte Mr. Sharp zurück, der erste Lehrer, der über Mr. Mell stand. Ein sehr schmächtiger, zart aussehender Herr mit einer ziemlich großen Nase. Er hielt den Kopf immer ein wenig zur Seite, als sei er zu schwer für ihn. Seine Haare waren sehr weich und etwas gelockt. Aber der erste Schüler, der zurückkam, sagte mir, es sei eine Perücke. Und Mr. Sharp gehe jeden Sonnabendnachmittag aus, um sie kräuseln zu lassen. Der dies zu mir sagte, war Tommy Traddles, dem ich es vor allem verdanke, dass keiner von den Schülern das Schild auf meinem Rücken, mit dem ich noch immer herumlaufen musste, ernst nahm, sondern mich tröstete und mir gut zuredete. Sie schienen selbst nicht sehr glücklich, hier in Salemhaus zu sein. Als förmlich aufgenommen in die Schule galt ich jedoch nicht eher, als bis J. Steerforth da war. Vor diesen Knaben, welcher für sehr gelehrt galt, sehr hübsch war und mindestens ein halbes Dutzend Jahre älter als ich, führte man mich wie vor einen Richter. Unter einem Schutzdach auf dem Spielplatz befragte er mich über die Einzelheiten meiner Strafe und geruhte seine Meinung dahin auszusprechen, dass es eine schändliche Gemeinheit sei, wofür ich ihm ewig dankbar wurde. Ich glaube, es war in diesem Augenblick, dass unsere große Freundschaft begann. Steerforth und Traddles waren in dieser Zeit in Salemhaus meine besten Freunde. Und so hatte ich die Zeit bis zu den Ferien einigermaßen gut überstanden. Trotz der Peinigungen, die ich von Mr. Creakle erfahren musste, der mir ohne weiteren Anlass mit einem infamen Rohrstock Schläge auf den Rücken versetzte und mich schlug, dass ich mich vor Schmerzen krümmte. Aber die anderen Knaben fühlten meine Schmerzen mit mir, wie überhaupt dort jeder jedes Schmerzen mitfühlte. Steerforth aber blieb mein Beschützer und zeigte sich mir als ein sehr nützlicher Freund, da niemand einem Knaben, dessen Gönner er war, etwas zu tun wagte. Eines Tages bekam ich unerwartet Besuch. Mr. Peggotty und Ham waren, sicher auf Anraten meiner geliebten Peggotty, gekommen, um sich nach mir zu erkundigen. Wir sprachen lang, und ich hatte ihnen Steerforth vorgestellt, und auch er war sehr beeindruckt von Mr. Peggotty und Ham. Und wir versprachen beide, dass wir, sobald es uns möglich werde, nach Yarmouth kommen und sie besuchen würden. Natürlich hatte ich nicht unterlassen, mich nach der kleinen Emily zu erkundigen. Und Steerforth schloss aus meinen Reden und meinem Interesse, dass ich wohl in die kleine Emily verliebt sei. Als sie sich verabschiedet hatten, sprachen Steerforth und ich noch lange über diesen Besuch und schmiedeten Pläne, wie wir unseren Besuch in Yarmouth verwirklichen wollten. Der Rest des Semesters ist in meiner Erinnerung ein Chaos von täglichen Plagen und Mühseligkeiten. Wie froh war ich, wenn auch bange Gedanken an Zuhause immer wieder in mir aufkamen, wie froh war ich, als der Tag des Ferienbeginns kam und ich wieder neben Barkis auf dem Wagen saß und es heimwärts ging. Natürlich hatte ich seinen Auftrag ausgeführt und Peggotty geschrieben, dass Barkis Lust hätte. Aber offenbar war daraufhin nichts geschehen. Denn er sah mich eine Weile verblüfft an. So, so. Dann war's wohl nichts damit. Hm? Er wunderte sich noch immer. Das finde ich denn doch sonderbar. Wenn jemand sagt, er hat Lust, dann heißt das doch so viel wie, dass der jemand auf eine Antwort wartet. Ob Sie ihr das nicht noch sagen, Master Davy? Ich sah zu ihm auf. Wie heißt sie eigentlich richtig? Er wusste also nicht einmal ihren genauen Namen. Nun, dem half ich sofort ab und versprach auch, alles auszurichten. Und er werde schon eine Antwort erhalten. Das alles verhandelten wir sehr schnell, denn der Wagen hielt jetzt vor unserem Haus. Mein Herz pochte und ich wäre viel lieber umgekehrt und bei Steerforth und Traddles geblieben. Zugleich aber zog es mich, in dieses Haus zu gehen. Obgleich ich fürchten musste, Miss oder Mr. Murdstone sogleich zu begegnen. Ich sah nach den Fenstern, wartete, zögerte, Barkis lud indes meine Koffer vom Wagen. Dann trat ich ein. Niemand kam. Ich hörte jemand singen. Es war meine Mutter. Ihre Stimme drang aus dem Wohnzimmer. Wie lange hatte ich sie nicht singen hören? Ich glaube, ich muss in ihren Armen gelegen und sie so singen gehört haben, als ich noch ein Säugling war. Sicher ist sie allein, dachte ich, und trat leise ins Zimmer. Mein geliebter Junge! Sie zog mich an sich und küsste mich und legte meinen Kopf an ihren Busen. Neben das kleine Geschöpf, das dort ruhte, und presste dessen Händchen an meine Lippen. Das ist dein Brüderchen, Davy. Mein lieber Davy. Ich wollte, ich wäre gestorben. Ich wollte, ich wäre gestorben mit diesem Gefühl im Herzen. Ich hätte besser für den Himmel gepasst als seitdem zu irgendeiner Zeit. Diese Überraschung, Master Davy! Oh, oh, Davy! Ich konnte nichts sagen. Peggotty presste mir fast die Luft ab und küsste mich in einem fort. Ich erfuhr, dass Miss und Mr. Murdstone einen Besuch in der Nachbarschaft machten und vor dem Abendessen nicht zurück seien. Und so freuten wir uns alle drei, dass wir einige Zeit für uns allein hatten. Eine günstige Gelegenheit, Peggotty Mr. Barkis Auftrag auszurichten, was ich auch tat. Mr. Barkis? Ah, das ist lustig. Aber Peggotty, was gibt's denn? Dieser Barkis, der dumme Kerl, der will mich heiraten. Das wäre eine ganz gute Partie für dich, oder nicht? Noch, ich weiß nicht. Ich möchte ihn nicht haben, wenn er von Gold wäre. Ich will gar niemanden haben. Aber warum sagst du ihm das nicht? Ich? Nie. Und wenn der sich unterstehen sollte, davon anzufangen, dann gebe ich ihm eins ins Gesicht. Über all diesen Reden lachte Peggotty so sehr, dass wir glaubten, sie habe einen Lachkrampf. Als sie sich beruhigte und wir dann später beim Essen saßen, bemerkte ich, wie meine Mutter öfters besorgt aufsah, bis sie endlich die Hand ihrer alten Dienerin ergriff. Peggotty, du wirst doch nicht heiraten. Nie, Ma'am. Verlass mich nicht, Peggotty. Es wird vielleicht nicht mehr lange nötig sein. Was redest du da, albernes Kind? Ich bleib immer bei euch. Wir aßen und nach einer Weile sagte Peggotty: Ich weiß nicht, wie es kommt. Ich muss immer an Davys Großtante denken. Wie es ihr wohl ergehen mag. Wie kannst du sie überhaupt erwähnen? Man kann sich seine Gedanken und die Personen, die einem da drin im Kopf begegnen, nicht aussuchen. Ich möchte wissen, was aus ihr geworden ist. Miss Betsy sitzt gewiss in ihrem Häuschen am Meer und verlässt es nicht. Sie wird uns nicht noch einmal beunruhigen. Nein, das ist wohl sicher. Aber ich möchte wissen, ob sie Davy etwas vermacht hat, wenn sie stirbt. Du lieber Himmel, Peggotty. Du weißt recht gut, wie beleidigt sie war, dass der Junge überhaupt geboren wurde. Das hat sie ihm sicherlich inzwischen verziehen, Ma'am. Warum sollte sie ihm verziehen haben? Wo er doch jetzt ein Brüderchen hat, meine ich. Meine Mutter fing sogleich zu weinen an. Wie du nur immer drauf aus bist, mich zu kränken. Geh und heirate, lieber Mr. Barkis. Damit würde ich Miss Marston bestimmt glücklich machen. Was für ein schlechtes Herz du hast, Peggotty. Immer wenn von Miss oder Mr. Marston die Rede ist, so versuchst du, sie schlecht zu machen. Aber, Ma'am... Jawohl. Dabei hat Mr. Marston die besten Absichten gegen jedermann. Und er gibt sich sehr viel Mühe mit mir. Und es ist meine Schuldigkeit, ihm sehr dankbar zu sein. Peggotty, wir wollen uns nicht streiten. Du bist die einzige wahre Freundin, die ich habe. Ich glaube, ich ahnte damals schon etwas von dem wahren Charakter dieses Gesprächs. Peggotty nahm diese kleine Strafpredigt meiner Mutter gern hin, um ihr einige Erleichterung zu verschaffen. Im Übrigen brachte mir der Ferienaufenthalt zu Hause keine Freude. Miss und Mr. Murdstone taten alles, um mich in Furcht und Schrecken zu halten. So machte mir der Abschied keinen Schmerz. Ich küsste meine Mutter und setzte mich in den Wagen. Meine Mutter stand in der Gartentür und hielt ihr Kind empor, um es mir zu zeigen. Die Luft war kalt und still. Keine Falte ihres Kleides regte sich. Sie sah mich unverwandt an und hielt das Kind empor. So verlor ich sie. So sah ich sie später in meinen Träumen in der Schule, eine stumme Gestalt vor meinem Bett, die mich mit demselben ernsten Blick ansah und das Baby emporhielt. Mit dieser Andeutung aber habe ich wohl ahnen lassen, was bald darauf folgte. 2 Monate später, wie ich mich zu erinnern glaube. Jedenfalls war es im März an meinem Geburtstag, als Mrs. Creakle mich zu sich rufen ließ. Eine gütige Frau, die unter ihrem Mann sicher sehr viel zu leiden hatte. Ich dachte, es sei ein Fresskorb von Peggotty gekommen. Als ich eintrat, saß Mr. Creakle beim Frühstück, während seine Frau einen Brief in der Hand hielt. Mr. Creakle räusperte sich. Na? Copperfield? David Copperfield, ich habe etwas Besonderes mit dir zu besprechen. Du bist noch zu jung, um zu wissen, wie die Welt sich jeden Tag ändert und die Menschen vergehen und verschwinden. Aber wir müssen es alle lernen, David. Ich sah sie gespannt an. Als du nach den Ferien von zu Hause wegreistest, waren da alle wohlauf? War deine Mama wohlauf? Ich zitterte, ohne recht zu wissen, warum, und sah sie immer noch mit großem Ernst an, versuchte aber nicht, ihr zu antworten. Weil ich dir zu meinem großen Schmerz sagen muss, dass deine Mutter, wie ich diesen Morgen erfuhr, sehr krank ist. Ein Nebel erhob sich zwischen Mrs. Creakle und mir, und sie schien sich in ihm einen Augenblick lang zitternd zu bewegen. Dann stürzten mir die Tränen aus den Augen, und ich sah sie wieder ruhig vor mir sitzen. Sie ist gefährlich krank. Ich wusste jetzt alles. Sie war tot. Ich verließ Salemhaus am nächsten Nachmittag. Ich hatte keine Ahnung, dass ich nicht wieder zurückkehren sollte. Während der ganzen Fahrt weinte ich immer wieder, dass ich glaubte, keine Tränen mehr zu haben. Als ich dann ankam und mich die feierlichen Fenster unseres Hauses mit ihren verschlossenen Läden ansahen, als seien sie blind, weinte ich aufs Neue. Mein Gott, Master. Ich lag in Peggottys Armen, bevor ich die Tür erreichte. Und sie führte mich ins Haus. Ihren Schmerz hatte sie bald bewältigt, und als wir ein wenig später beisammen saßen, erfuhr ich, dass das Kind meiner Mutter in den Tod gefolgt sei. Mr. Murdstone nahm keine Notiz von mir. Miss Murdstone, die an dem mit Briefen und Papieren bedeckten Schreibtisch schrieb und kramte, reichte mir ihre kalten Fingernägel. Hast du deine Hemden alle mitgebracht? Das war der ganze Trost, den sie mir spendete. Wenn das Begräbnis erst gestern gewesen wäre, könnte ich mich nicht besser seiner erinnern. Wir stehen im Kreis um das Grab. Der Tag scheint mir anders als jeder andere Tag. und das Licht nicht so hell wie sonst. Eine feierliche Stille herrscht. Wir stehen mit entblößten Häuptern da. Und dann beginnt der Geistliche mit der Predigt. Ich bin die Auferstehung und das Leben, spricht der Herr. Und die Liebe Gottes, welche größer ist als alle Vernunft, wird dich aus diesem Leben in das ewige Leben führen. Dann höre ich Schluchzen. Und ich sehe die gute, treue Dienerin, die ich von allen Menschen auf Erden am meisten liebe und zu der, wie mein kindliches Herz fest überzeugt ist, der Herr eines Tages sagen wird, du hast wohlgetan auf Erden. Miss und Mr. Murdstone hatten in den folgenden Tagen wichtigere Dinge zu tun, als sich um mich zu kümmern. Und so war ich die meiste Zeit mit Peggotty allein und erfuhr so, wie sich alles zugetragen hatte. Sie befand sich seit langer Zeit gar nicht so recht wohl, deine arme, liebe Mutter. Das letzte Mal, da ich sie ganz so sah, wie sie einst gewesen war, das war an dem Abend, an dem du nach Hause kamst, Davy. An dem Tage, an dem du fortgingst, sagte sie, ich werde meinen lieben Kleinen nie wiedersehen. Ich weiß es. Eines Abends darauf kam sie zu mir und gestand mir, ich habe es ihm gesagt. Ich sterbe bald, habe ich ihm gesagt. Es wird ihm in den wenigen Tagen immer deutlicher werden, dem Armen. Und dann ist's vorbei. Ich habe sie seitdem nie mehr verlassen. Dabei nahm sie meine Hand und drückte sie fest. Und dann sagte sie an dem Abend, bevor sie starb, erzähl meinem guten, lieben Davy, dass seine Mutter, als sie hier lag, ihn nicht einmal, sondern tausendmal segnete. Tja. Nun haben wir sie begraben. Und ich weiß nicht, was ich hier noch soll. Ich glaube, ich werde nach Yarmouth gehen und dort bleiben müssen, Davy. Aber ich besuche dich, solange du hier bist, mein Liebling. Das verspreche ich dir. Solange ich lebe. Wieder zog sie mich an sich und küsste mich. Oder weißt du was? Ich nehme dich mit. Auf 14 Tage oder so. Ich wusste gar nicht, wie ernst sie diesen Gedanken nahm. Denn sie sprach mit Miss Murdstone und die willigte auch ein. Und so fuhren wir nach Yarmouth. Zu meiner großen Erleichterung, muss ich gestehen, wenn ich auch meine liebe Mutter nicht gern in ihrem Grabe allein ließ. Das Glück wollte es, dass wir mit Mr. Barkis fuhren. Und das Glück wollte es weiter, dass Peggotty Mr. Barkis doch nicht so unmöglich fand, wie sie erst behauptet hatte. Und als wir in Yarmouth ankamen und Mr. Peggotty und Ham uns in Empfang nahmen, war Peggotty vergnügter als je zuvor. Mr. Barkis, wenn ihr Lust habt? Mir fiel meine erste Empfehlung von Mr. Barkis an Peggotty ein. Und ob ich Lust habe? Es ist alles in Ordnung. Nun, so soll's mir recht sein. Lieber Davy, was würdest du dazu sagen, wenn ich mich verheiratete? Am ersten Abend nach unserer Ankunft erschien Mr. Barkis etwas linkisch und verlegen und brachte Peggotty ein paar Geschenke. Ich erinnere mich an zwei Paar Schweinsfüße, ein großes Nadelkissen, eine halbe Metze Äpfel, ein paar schwarze Ohrringe, ein Bund Schalotten, ein Dominospiel, einen Kanarienvogel in einem Käfig und eine gepökelte Schweinskeule. Mir aber versicherte er, dass ich in seinem und seiner Frau Hause viel mehr als ein gern gesehener Gast sein werde, was mich sehr freute. Dennoch musste ich in das Krähennest zurück. Was hätte ich darum gegeben, wenn ich bei Mr. Peggotty und Ham und vor allem bei meiner lieben kleinen Emily hätte bleiben dürfen? Oder wenn man mich auf die strengste Schule geschickt hätte? Aber keine solche Hoffnung schimmerte mir. Sie konnten mich nicht leiden und übersahen mich mürrisch und hartnäckig. Eines Tages kam ein Herr aus London zu Besuch, der mit Mr. Murdstone gemeinsam dort eine Firma hatte. Ein Kontor, wie er mir bald darauf eröffnete. Ein Kontor? Du hast wohl von Murdstones und Grimbys Weingeschäft gehört, den Weinkellern der Werft und so weiter. Kurz, dort werden noch andere Knaben beschäftigt und ich sehe keinen Grund, warum man dich dort nicht zu den gleichen Bedingungen beschäftigen sollte.